Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Dann machen wir es so und ich eröffne die Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW heute am 21.05. um 21.05 Uhr. Gibt es Leute, die protokollieren könnten? Ich versuche es. Das wäre sehr gut. Gerne noch mit anderen mit dabei. Wir haben ja das Pad hier, das ist das Pad 335. Ich helfe mit. Super. Mit. Gut, dann bitte die Leute, die da sind, eintragen oben als anwesend bzw. entschuldigt, wenn ihr wisst, wer noch nicht mehr oder heute nicht mit dabei ist. Kannst du bitte den Pad-Link nochmal rumschicken? Ja, der ist oben hier verlinkt, auch im Namen oben des Mumbles, aber es hat auch schon der Unterstrich gerade nochmal reingepostet in den Chat. Danke. Gut, wir haben ein paar Gäste dabei, auch gerne bitte eintragen und wir haben den Punkt Genehmigung der Tagesordnung. Ich würde vorschlagen, wir machen die Tagesordnung so, es sollte jetzt noch was im Laufe der Zeit der Sitzung dazukommen, bitte dann eintragen ganz unten unter Sonstiges und würde dann vorschlagen, das so zu genehmigen. Hat da jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir die Tagesordnung so und gehen zum Protokoll von letzter Woche. Das ist hier auch drin, in Zeile 63 verlinkt. Das war das Pad Nummer 332. Und da frage ich auch einmal rum, hat da jemand mal drüber geguckt? Ich habe es auch reinkopiert, es ist auch auf der Webseite verlinkt. Habe es mir selber mal angeguckt von letzter Woche und würde das dann auch so genehmigen wollen. Ich war allerdings nicht dabei bei der Sitzung. Insofern frage ich es auch nochmal in die Runde. Hat da jemand was dagegen, das so zu genehmigen? Dann machen wir das auch. Gut, gibt es Leute, die neu dabei sind und gerne bei uns mitarbeiten würden? Oder gibt es Leute, die nicht mehr mitarbeiten möchten? Das wäre jetzt der Zeitpunkt, sich da zu melden. Ich möchte kurz was anmerken. Bei der Sache. Ich wollte heute in der jetzigen Sitzung das Team Kreative NRW Kickoff starten oder wie man es auch immer nennen mag. Auf jeden Fall, da sind jetzt neue Leute im Channel, die ich eingeladen habe. Ich weiß aber nicht, wie wir damit umgehen, ob wir die jetzt zwangsweise in die AGÖA aufnehmen oder ob das beim Team Kreative bleibt. Vielleicht sollten wir das mal kurz besprechen. Ich spreche mich für eine eigene AG oder wie auch immer aus, die dann im Prinzip der AGÖA angegliedert ist, so wie die Webseite und Co. Das ist ja alles unter dem Deckmantel Öffentlichkeitsarbeit, aber finde ich doch ein eigentlich separater Bereich. Ich finde es auch praktischer, je mehr man das so in einzelnen Gruppen oder Projektgruppen untergliedert hat, desto leichter kann man dann auch Aufgaben direkt zuweisen und auch rumjonglieren. Ich würde aber empfehlen. Und ich finde bei zwangsweiser Zuordnung für die AGÖA ist eh Blödsinn. Aber ich würde dann empfehlen, dass aus der neuen AG Web oder wie auch immer sie heißen mag, dann ein Vertreter in der AGÖA-Sitzung mitmacht. Ja, das werden genug sein. Also da sind genug Leute im Team, die auch Mitglied in der AGÖA sind. Okay, dann brauchen wir die jetzt gar nicht groß da zu integrieren. Ich denke mal, dass wir dann im Laufe der nächsten Wochen auch einen regelmäßigen Termin der Kreativen separat von der AGÖA einrichten. Ich habe eine Frage. Normalerweise dauert die Sitzung der ÖA ja relativ lange. Und Paki, wann möchtest du denn das anhängen? Um wie viel Uhr? Das ist mit in der TO. Also das wird ein Punkt sein. Alles klar. Ich habe noch nicht reingeguckt. Entschuldigung. Danke. Das wäre dann ja auch erstmal heute quasi. Ne? Das heißt, wir werden das dann quasi als durchlaufenden Punkt immer mitführen, aber ja nicht das gesamte Teamgespräch der Kreativen dann quasi innerhalb der Sitzung der ÖA machen. Jupp, genau sowas gedacht. Kann natürlich jeder gerne auch in der AGÖA mitarbeiten und dann sich quasi auch hier als Mitglied mit eintragen lassen. Würde ich jetzt aber dann auch vorschlagen, dass wir es nicht irgendwie verbindlich oder so machen, sondern wer das mag, der kann dann ja heute erstmal zuhören und dann beim nächsten Mal einfach sagen, ja, ich würde auch gerne in der ÖA dann regelmäßiger mit dabei sein. Und sonst nehmen wir euch jetzt quasi dann hier einfach mit als Anwesende oder als Gäste irgendwo mit auf und behandeln das dann innerhalb von dem Punkt gleich. Gut, dann hätten wir, so wie ich es gesehen habe, keine zusätzlichen Mitglieder zu- oder Abgänge. Halt. Sorry, ich bin Martin. Ich war eben im Landtag mit dem Bernd vom Krähennest was am Drehen und er hat gesagt, ich soll auf jeden Fall auch die AG-Öffentlichkeitsarbeit der mal beiwohnen. Deswegen, ich schalte mich einfach dazu und höre mal zu, aber nur, dass ihr wisst, wer da noch mit rumkurft. Okay, danke. Bist du derjenige, der sich engagiert hat für die schönen Intros und Einlagen für die Videos? Ja, genau, der bin ich. Ja, perfekt. Dann bleib einfach mit drin und wir können... Achso, die Gäste, genau, tragt euch bitte ins Bett ein. Aber wir können schon mal weitermachen. Bericht aus der Fraktion überspringen, oder? Oder habe ich jetzt gerade hier falsch gedrückt, konnte man mich nicht hören? Doch, man hört dich schon, aber da kam vorher nichts. Du hast, das Erste, was kam, war Bericht der Fraktion überspringen. Achso, nee, wir haben also quasi hier einen Punkt drin stehen, Bericht aus der Fraktion. Ich könnte mal vorlesen, was da steht. Ich hatte nur gefragt, wer hat es reinkopiert? Dann kann es vielleicht derjenige kurz vortragen. Sonst lese ich einfach mal vor. Im Fokus ich habe es nicht reinkopiert, aber es stimmt. Achso, magst du es kurz zusammenfassen auch dann, oder? Gut, es steht ja alles da. Ich denke, ich habe es nicht reinkopiert, aber ich, es ist, sieht aus wie aus der Pressestelle. Also wir beschäftigen uns diese Woche, wir haben vorlesungsfrei, nee, wie nennt man das bei uns, sitzungsfrei. Und allerdings, ja, meine Wenigkeit zumindest und mein Team sozusagen haben die Verkehrswendekonferenz am Wochenende ab Freitag 18 Uhr in Düsseldorf. Wohl auch mit Stream, da ist auch ein schönes Video verlinkt, was der Jaroslav gemacht hat. Unser Stream-Experte im Landtag. Und wir bereiten das vor. Außerdem, gut, gab es ein Pressestatement von Frank Herrmann zum Thema Nacktscanner. Da steht auch, dass ihr dort euch melden könnt in der Fraktion, wenn es dazu Infos für den Landtag, für den Landesverband braucht. Gut, und ansonsten wäre höchstens noch zu erwähnen, dass wir in der letzten Fraktionssitzung gesagt haben, dass wir am 4. Juni Vorstandswahlen machen wollen. Das war einfach so, dass wir mal einen Termin festlegen wollten. Ja, vielen Dank. Dann steht noch drunter, Robert Stein wird stellvertretendes Mitglied im WestLB-Untersuchungsausschuss. Okay. Nächster Tagesordnungspunkt bei uns hier drin wäre geplante PMs. Da meine ich, wäre was geplant gewesen für übermorgen oder so. Es ist hier aber noch nicht eingetragen. Weiß da jemand mehr dazu, was da letzte Woche überlegt wurde? Ja, zu Solingen war das, hier 20-jähriges Jubiläum, wenn man es so nennen will, von den Brandanschlägen. Und wir werden da morgen in der AG-Migrationssitzung was schreiben. Und ja, ich poste dann auch mal den Link hier rein zu dem Pad. Sehr nett. Und das wäre der 22. dann, oder? Yep. Das heißt, ihr habt morgen dann eine Teamsitzung und das würde noch reichen, das dann nach morgen noch zu formulieren und reinzustellen? Ja, also wir haben morgen eine Extrasitzung, um die PMs zu schreiben. Es sind noch zwei andere, die jetzt, die sich an ähnliche Termine anlehnen. Und morgen um 8:30, denn falls irgendwer hier noch Lust hat mitzumachen, besprechen wir die hier im Mumble und die sollten dann morgen Abend auch fertig sein. Gut. Fällt jetzt jemandem noch was Geplantes ein an Pressemitteilungen oder an Blogpost für jetzt die laufende Woche bis zum nächsten Dienstag? Wird irgendetwas passieren zu der Schulungsveranstaltung in Kerpen? Na, ich glaube, das ist ja eher eine interne Sache und ich glaube, da ist doch schon eingeladen worden, soweit ich weiß, durch die Leute, die das veranstalten. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt vielleicht auf die Seite was übernehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so relevant ist, auch nach außen hin, oder ob das eher wirklich so eine interne Schulungsveranstaltung dann ist. Okay. Vorschlag zu dem Thema CSD Düsseldorf, der jetzt doch extrem gut gelaufen ist, auch gerade weil so viele Piraten da waren und auch die Resonanz von außen sehr gut war, dass wir das in Blogpost oder in auch die Facebook-Seite als Bericht reinnehmen, um dadurch auch zu motivieren, dass eben es Dinge gibt, die einfach Mut machen, viele Leute anziehen und auch ich habe am Stand die Zeiten, wo ich also an dem Tisch gewesen bin, auch überhaupt keine Kritik von irgendwelchen Leuten gekommen sind, gehört, sondern die haben sich einfach immer nach den Dingen erkundigt, die wir machen, haben Flyer mitgenommen, haben teilweise drüber gesprochen und da war nichts, dass irgendwas so aus den Medien, so da ihr streitet euch nur oder so, habe ich absolut nicht gehört. Das ist so als Randnotiz in positiven Beiträgen. Nächste Woche ist ja auch der Japan-Tag. Wir hatten jetzt vom CSD auch jede Menge junge Leute. Groß ist das Interesse da am Thema Drogenpolitik. Also da sollten sich alle nochmal einlesen, die in nächster Zeit auf Infostände gehen oder insbesondere am Wochenende auch da sind. Okay. Also was den CSD angeht, ich weiß, es gibt ja auch wunderschöne Fotos dazu. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch raus. Es gab ja auch ein Kamerateam, was da war, die haben ja auch ein paar Statements eingefangen, vielleicht kriegen wir da sogar noch was verlinkt oder so zu den Leuten. Ja, wer könnte denn da was zusammenschreiben zum CSD? Also ich war auch 2 Tage da, aber es wäre natürlich schön, wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich schreibe da ein paar Zeilen zu. Dann könnten wir das wirklich als Blog, also als ja, Post mit draufsetzen bei uns auf die Seite und dann auch nochmal durch die Social Media. Also ich habe dazu ja jetzt schon eine E-Mail auf die Piraten NRW gekippt. Da kann man also Textteile sicherlich draus nehmen und fände es gut, wenn auch Leonie was mitschreiben würde, weil die war ja auch überwiegend mit dabei. Ja, mir fehlt im Moment gerade ein bisschen die Zeit, um kreativ tätig zu werden. Allerdings könnt ihr gerne meine Bilder nehmen. Da sind jetzt die Busbilder drauf. Standbilder kommen noch, ist kein CC, aber können für Piratenartikel und Kram verwendet werden. Link? Im Chat und packe ich auch gleich ins Protokoll. Ja, das wäre doch schon was. Okay. Dann wäre hier der nächste Punkt PM der letzten Woche. Es gab keine PMs, aber es gab einen Blogpost zum Tag der Familie am 15.05. Da gab es ja auch in Neumarkt einen Teil des beschlossenen Wahlprogramms, das auch Familienpolitik wieder mit drin hatte. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, Teamberichte. Und wären dann beim hier Social-Media-Bereich. Da ist noch drin hier der Twitter-Bot. Olarius wollte sich dazu nochmal informieren. Du bist auch da, sehe ich. Ja, sorry. Ich habe mir auf der To-Do-Liste ganz oben. Entschuldigung. Ich muss einfach mal so drin stehen. Vielleicht kann ich was dazu sagen. Kannst du. Stimmt, der Extra-Tobi ist ja selber sogar da. Ja. Dann fragen wir andersrum, was wollt ihr wissen? Ja, ich glaube, wir hatten, also es war noch so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich genau und können wir das quasi mitschulen an dem Tag, wo wir ja möglichst vor Ort diese Echobot und RT-Schulung mal machen wollten hier? Ja, ich hatte auch vor, das einfach so ein bisschen vorzustellen. Ich meine, das ist gar nicht so eine Riesennummer. Um aber nochmal eben kurz zu sagen, was es ist. Sinn und Zweck ist einfach, kampagnenmäßig Informationen über welchen Twitter-Account auch immer zu verbreiten, zum Beispiel den NRW-Account, aber jeder, der es auch für sich mitnutzen möchte. Wenn wir eine Demo haben oder was auch immer, dass man eben sagen kann, hör mal, mach das Ding täglich, stündlich, alle 3 Tage, was auch immer, mit dem Hashtag Piraten, keine Ahnung. Das ist die ganze Idee, die dahinter steckt. Piraten, keine Ahnung, ist gut. Ja, genau. Also da so viel zum Twitter-Bot, was er machen sollte, er funktioniert, er ist fertig, man kann ihn verbessern, klar, aber er funktioniert einfach. Aber das heißt, man könnte das dann auch mal vorstellen, wenn diese andere Sache irgendwo vorgestellt wird, beziehungsweise geschult würde, könntest du oder jemand, der den etwas genauer schon kennt, das dann auch mal kurz zeigen, wie du das nutzt und benutzt hast. Das würde ich gerne machen auf dem Tag der ÖA und schon ein bisschen erkältet. Wenn sich nichts anderes ergibt, dann würde ich das selber machen und vorstellen und sollte ich aus irgendwelchen Gründen das nicht machen können, verurteile ich damit Holaris dazu, das zu übernehmen. Jojo. Ja, das wäre doch auch ein guter Termin, dann an diesem Tag der ÖA das zu machen. Dann kriegen es auch viele mit, die von weiter her kommen. Gut. Nächster Punkt zur Info. Die Achtung-Aktion im Landtag hat Britta bei Facebook gepostet und es wurden über 2000 angesehen. Ja, cool. Gut, gibt es sonst noch Punkte zum Bereich Social Media? Kann da jemand einen Link zu der entsprechenden Facebook-Seite ins Protokoll geben, damit man es vielleicht weiterverbreiten kann? Okay, vielleicht findet es ja jemand, sonst tragen wir es dann halt nachher ins Protokoll nach. Gut, nächster Punkt, Website NRW. Ja, da gab es gestern ein Treffen dazu. Das ist hier auch verlinkt, was wir da besprochen haben. Und das hat dazu geführt, dass die Seite jetzt umgezogen ist auf quasi die neue Version von WordPress und dem neuen Piraten-Kleider-Theme. Man sieht allerdings von außen erstmal nicht so viel. Vielleicht mag der Martin da ein paar Sätze zu sagen. Ja, den größten Teil hast du ja jetzt schon gesagt. Es hat sich nur ein bisschen geändert, jedenfalls nach außen. Wir haben die neuen Plakate gleich eingebunden in dem Zusammenhang. Und das Plugin für die Listenkandidaten ist online. Das muss jetzt nur noch befüllt werden und dann freigeschaltet werden. Also es ist noch nirgends auf der Seite selbst verlinkt, bevor die Daten nicht drinne sind. Ansonsten sind alle aktiven Plugins übernommen worden und die laufen auch soweit wieder. Und daraus resultieren dann auch die Fragen, die da unten noch offen sind, die wir vorhin auch noch ein wenig erweitert haben im Gespräch. Ich möchte an der Stelle allerdings doch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn ihr Artikelbilder bei den oder Artikelbilder einpflegt, dass diese automatisch zwischen Überschrift und dem Text eingepflegt werden. Das heißt, gerade bei Top-Themen macht Sinn, einfach passende Bilder zu wählen. Sie müssen nicht mehr manuell in die News eingepflegt werden. Und hier nochmal natürlich auch mein Angebot, wenn ihr eine News habt und dazu Bildmaterial braucht, informiert mich einfach, während der Blogbeitrag entsteht, dann kann ich zeitgleich Bilder entsprechend raussuchen. Martin, willst du mit den Plugins erstmal weiter mit den Fragen weitermachen? Gut. Wie gesagt, das Listenkandidaten-Plugin ist online. Die Frage, die ja immer noch offen ist, wie gehen wir mit den Direktkandidaten um? Da müssen wir uns jetzt einfach überlegen, ob wir da das Gleiche machen oder ob wir auf das warten, was eventuell vom Bund kommt. Ja, wir müssten, glaube ich, erstmal sehen, wie leicht es im Endeffekt ist, unsere Listenkandidaten reinzubringen und könnten dann ja überlegen, ob man es wirklich daraus quasi entwickelt und das ähnlich nutzt. Aber ich würde sagen, das machen wir dann, wenn wir die Listenkandidaten eingetragen haben in den nächsten Tagen. Hier stellt sich dann auch die Frage, wie viele, alle, die wir gewählt haben. Genau, das sehe ich jetzt hier. Du hast Fotos von den ersten 20 Kandidaten. Naja, ich meine, wenn wir wirklich für alle eins hätten, wäre es natürlich schlecht. Also bis 32 habe ich, glaube ich, alle, wobei mir zwischen 21 und 32 eine Person fehlt. Aber höher als 32 habe ich gerade nachgeguckt, habe ich keine. Ich weiß nicht, wie viele wir gewählt haben. Wir sind nur noch 25. Ja. Ja gut, dann kann es vielleicht sein, dass ich tatsächlich für alle ein Bild habe. Fände ich schon nett, wenn wir alle drin hätten, dann muss man nicht so eine willkürliche Grenze ziehen. Okay, die Frage ist jetzt, wer könnte die denn eigentlich tatsächlich reinbringen? Da haben wir ja eben jetzt noch nicht letztendlich drüber gesprochen gehabt, wer da quasi für Zeit hat, die mit reinzutun. Also ich würde sicherlich ein bisschen Zeit haben, ein paar Leute damit zu befüllen. Ja, ich mache auch mit. Und vielleicht mit dem Martin mal zusammen dann irgendwie, dass du uns zeigst, wo quasi, oder dass du mal den ersten oder die ersten zwei irgendwie exemplarisch reintust, von mir aus auch mal mit Dummy-Daten oder so. Also klar, können wir gerne tun, aber ich glaube, wenn ihr euch einloggt und euch das anguckt, das ist mehr als selbsterklärend. Alles klar. Gut, dann würde ich mir das mal angucken und würde dann Leute dazu ansprechen einfach. Sprich die Leonie, die gesagt hat, hatte sie ja, glaube ich, auch beim letzten Mal oder gestern schon gesagt, dass sie da vielleicht mitmachen kann. Und wenn ich merke, das wäre besser, wenn da noch andere mit drauf gucken, dann würde ich da auch einfach nochmal aktiv rumfragen. Also ich habe jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein bisschen Zeit frei, einfach antwittern oder so. Genau. Und was die Fotos angeht, würde ich mich dann direkt an dich wenden, ne, Tobias? Ist okay. Ein kleiner Hinweis noch. In dem aktuellen Formular sind ein paar Felder als Pflichtfelder und ein paar als Nicht-Pflichtfelder deklariert. Das ist jetzt erstmal willkürlich von mir gewählt. Kann man aber jederzeit ändern, dann müsste man sich einfach nur melden, dann kann man das auch rausnehmen, wenn dann ein Feld nicht befüllt werden kann bei irgendeinem Kandidaten. Gut, also ansonsten guckt es euch mal an. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendeiner damit ein Problem hat. Aber wenn es doch irgendeine Frage gibt, dann einfach melden. Gut, und bevor wir dann das irgendwo mit ein ins Menü oder so, da können wir ja auch jemanden von euch noch ansprechen dann. Gut, nächster Punkt, ja, EchoBot Meltwater Imports. Im Endeffekt müssen wir uns die wirklich jetzt mal angucken und überlegen, wie gehen wir damit um. Also das alte Zeugs, denke ich mal, kann irgendwann raus. Und die Entscheidung, was mit den EchoBot-Sachen ist, würde ich eigentlich gerne ja ein bisschen abhängig machen, auch von dieser Schulung. Jetzt weiß ich nicht, ob das unten noch Thema war. Da steht ja jetzt irgendwann ein neuer Termin aus für die Schulungssache. Moment, jetzt klopft es hier gerade. Okay, ist schon geklärt. Das heißt, das würde ich dann jetzt hier nochmal offen lassen. Im Moment ist es so, die laufen weiter so ein wie bisher, ja? Ja. Gut, dann gibt es noch eine Frage. Was ist mit Credits für die Webseite? Wo gibt es die? Die Credits gibt es, wenn man auf der Seite ist, ganz unten, neben Impressum und Co. Da sind momentan noch sehr veraltete Daten drin. Die müssten dringend meiner Meinung nach aktualisiert werden. Und da ist es halt einfach die Frage, da ich die nicht beantworten kann, wer in welchen Bereichen jetzt an dieser Webseite mitgearbeitet hat. Ich finde, das ist auch immer noch so, zollt eine gewisse Art von Respekt und auch Dankbarkeit denen gegenüber, die hier sich teilweise Nächte und Co. um die Ohren geschlagen haben, um die Sachen am Laufen zu halten. Ja, okay. Magst du das übernehmen und da einfach dann das aktualisieren nach bestem Wissen und Gewissen? Das hätte ich schon längst gemacht, wenn ich da nicht gnadenlos aussteigen müsste, weil ich irgendwie von 3 Leuten weiß und ich mit Sicherheit aber das 5-fache an Leuten vergessen habe. Ah, ach hier steht Achim drin und Leute und irgendwas und ja. Gut, da wäre es natürlich auch nett, dann die Leute gegebenenfalls sogar zu verlinken. Ja, von mir aus macht eine Liste, schlagt vor, wer wie wo möchte. Ich mache eben Pad auf. Ja, dann können wir die Leute mit reinbringen, die da jetzt quasi mit dran. Tobias? Ja? Zu deiner Frage vorhin, der Paki hat für die Listenansicht die Fotos 150x150 gemacht und in der Detailansicht nur die Breite auf 300 begrenzt. Wäre es das gleiche Foto, wird dann 300x300 werden. Okay, mache ich entsprechend fertig. Die Daten von den Listenkandidaten hast du, ne? Unterstrich, da weißt du, dass dann Pad ist. Ich habe gar keine Daten, ich habe nur die Bilder. Ich habe auch nur gesagt, dass ich die Bilder zur Verfügung stelle. Ja. Ja, ich hatte irgendwie mal ein Pad angelegt, wo die Daten auch drin stehen. Also falls ihr da irgendwas sucht, das ist in der Pad-Umgebung. Die Sasa kommt hier einfach nicht rein. Kann irgendjemand vielleicht eine Bridge reinziehen? Gar nicht ins Mumble, oder? Schon, aber sie hört irgendwie nichts oder so. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, der es ein bisschen besser kennt. So, im Pad habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal diesen Link gepackt und ich bitte jeden, der an der Seite mitgearbeitet hat, sich dort einzutragen. Martin, sagst du der Sasa noch die Nummer über Twitter oder so? Mache ich gerade schon. Danke. Gut, anhand des Pads von Paki sind auch die Felder gelegt worden, auch vom Design her. Also wenn man sich daran orientiert, dürfte das wohl kein Problem sein. Wenn du ihn findest gerade, dann trag ihn doch bitte noch nach in Zeile 113, sonst müssen wir es dann nach der Sitzung einfach im Protokoll nachtragen. Meinst du den Link von dem Pad oder was? Ja. Jo, den kann ich schnell rausrufen, Moment. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie weit wir kommen und wir haben ja den Punkt Webseite drin, auch fürs nächste Mal und vielleicht sind dann nächste Woche ja auch die Kandidaten schon mit drin. Ist drin. Okay. Gut, ansonsten wären wir, glaube ich, heute fertig, wenn jetzt nicht noch irgendwelche Ideen, Anregungen sind, die jetzt noch auf der Liste stehen müssten. Fertig mit der Sitzung? Genau. Fertig mit dem Unterpunkt Webseite, ja. Mhm. Das klang gerade so final, habe auch gedacht, wow. Ja, man muss das schnell machen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Krähennest. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Jo, hi Sasa. Du uns auch? Ja, hi. Yippie. Dankeschön, dass das geklappt hat. Ja, wir sind dann in dem Pad 335. Das ist nochmal gerade reingepostet worden, unten vom Paki. In Zeile 119, Krähennest. Da hat auch jemand ein bisschen was reinkopiert. Mag da jemand kurz was zu sagen? Keiner. Okay, heute keiner da fürs Krähennest. Jetzt weiß ich nicht, ob das neue Sachen sind oder vom letzten Mal noch Sachen. Achso, ich war eben mit dem Bernd, wie gesagt, noch... Okay. Ich war eben mit dem Bernd noch kurz im Landtag und der war eigentlich auf dem Weg. Der ist um ungefähr, weiß ich nicht, 10 vor 9 oder so, ist er eigentlich da losgefahren in Düsseldorf. Das heißt, der müsste eigentlich auch gleich aufschlagen. Können wir es ja kurz hier vorlesen, was drin steht jetzt im Pad. Und wenn er noch was dazu hat nachher, dann kann er das ja noch nachtragen quasi, beziehungsweise dann können wir nochmal zurückspringen kurz. Drin ist einmal Artikel für Kompass geschrieben, dann Britta und andere sind am Thema SMV und sprechen zum Beispiel nochmal mit Entropie. Und Bernd macht ein Podcast-Interview mit ihm und es gibt einen dicken Engel morgen am Mittwoch, den 22.05. und einen Podcast im Anschluss. Und es gibt eine ganze Menge Videos und Interviews von BPT und es ist noch nicht klar, wohin damit. Das wird aber auch dann im Krähennest demnächst zu finden sein. Vielleicht können wir dann da auch nochmal extra drauf verlinken. Vielleicht kann ich da ganz kurz was zu sagen. Also diesen Podcast mit Entropie, den gibt es schon. Das ist auch schon im Krähennest veröffentlicht. Dann haben wir uns im Krähennest so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir auch so ein bisschen mehr Werbung machen wollen. Das hat der Bernd in Angriff genommen, dass wir halt die Podcasts der Woche immer mal so ein bisschen über die Mailinglisten schicken, damit die Leute auch darauf aufmerksam werden. Dicker Engel, ja, da gab es eine Anfrage wohl von Monopol, ob wir das aufzeichnen können, was im dicken Engel läuft. Wir diskutieren das gerade auf unserer Mailingliste, Krähennest. Es wäre uns natürlich lieber, wenn das aufgezeichnet wird von den Organisatoren des Dicken Engel und die uns das dann schicken und wir verpodcasten das dann. Aber da diskutieren wir gerade noch drüber. Datenmenge BTP kann ich nichts zu sagen, weiß ich nichts. Ja, jetzt steht hier drin Thema SMV, aber Entropie ist ja derjenige, der diesen Satzungsänderungsantrag 003, glaube ich, gemacht hat. Ist das richtig? Ja. Genau, und da gibt es ja schon einen Podcast zu. Alles klar, gut. Dann wissen wir da schon mehr. Ich linke den nochmal eben rein gleich. Ja. Sasa, du hattest dich gerade auch nochmal gemeldet. Hast du noch einen Punkt? Nee, gut. Okay. Dann hätten wir den nächsten Punkt, Nebelhornradio. Nochmal ganz kurz zu dem Listenkandidatenmodul. Ich habe im Protokoll den Link auch schon mal ergänzt, damit die Leute, die das eintragen wollen, dann auch sehen, was sie eintragen. Der Link wäre auch schon erreichbar, ist eben nur nicht auf der Startseite oder prominent irgendwo dann auch verlinkt. Nur, dass ihr das wisst. Ja, okay. Den kann man aber auch quasi ganz nochmal stumm schalten. Oder ist der im Moment schon eingetragen? Mir ist jetzt aktuell keine Möglichkeit bekannt, ihn sinnvoll wegzuschalten komplett. Okay, ja, dann lassen wir mal bei uns jetzt hier drin stehen, aber bitte noch nirgendwo hin posten dann, weil sonst wird der nachher von Google schon indiziert und schwupp guckt der dann schon rum irgendwie mit einer leeren Seite. Aber sonst vielen Dank. Okay, nochmal weiter zum Punkt 100, Zeile 126, Nebelhorn Piratenradio. Da jemand da ist, der Wutze da? Sehe ihn nicht, dann lese ich mal einfach vor, was hier steht. Der kommt später. Okay, ich lese dann mal trotzdem vor kurz. Sonntag, 26.05. ist ein Mumble-Termin um 20 Uhr zu dem Thema wohl, wo dann nochmal Strategie für weitere Bearbeit besprochen werden soll. Es ist wohl auch ein Artikel für den Kompass in Arbeit und es gibt ein bisschen Verzögerung im Schnitt, Audio und Video vom BPT. Datenmengen waren da auch sehr, sehr viel und dann gibt es noch kein Videologo für die Videoaufzeichnung vom Krähennest. Das überschneidet sich dann ein bisschen mit dem Punkt davor. Und Wutze braucht einen neuen PC, da sich der alte wegen Jagdgründe verabschiedet hat. Gut, dann warten wir mal, bis der Wutze da ist. Sonst übernehmen wir es dann in die nächste Sitzung mit rein. Nächster Punkt, kreative NRW. Paki, magst du? Bist du da? Kann denn jemand sonst zu dem Punkt kreative NRW vielleicht das übernehmen oder sollen wir da warten, bis Paki vielleicht wieder drin ist? Ja, ich würde auch warten. Ich glaube, wir sollten den nächsten Punkt erstmal machen. Ich könnte zwar was zu erzählen, aber ich glaube, der Paki kann das viel mal besser. Okay, gut, dann überspringen wir den und gehen zum Punkt RT-Team. Ich habe da zwei, drei Sachen weitergeleitet, glaube ich, draußen mal meines Wissens ist da jetzt nichts Akutes drin, was bearbeitet werden muss, auch nichts, was jetzt hier irgendwie mit allen besprochen werden müsste. EchoBot-Schulung. Oh, da habe ich was. Du hast noch Sachen aus dem RT, okay. Ihr seid doch so viele Leute eigentlich da drin. Warum kriegt es nicht hin, da zumindest die Spam-Sachen regelmäßig rauszulöschen? Aus dem Presseding sind die immer rausgelöscht eigentlich so. Also ich gucke da, ich sag mal, so 2-3 Mal am Tag rein. Okay. Und so einmal am Tag schmeiße ich auch eigentlich den Müll raus. Und warum sind da Sachen drin, die noch 7, 8, 9 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre alt sind? Ja, das weiß ich nicht. Das sind Sachen, die noch aus der Zeit von vor Achim irgendwie zum Teil übernommen wurden. Die habe ich dann einfach übernommen als Mensch und wollte mir die irgendwann mal angucken. Okay. Also im Zweifelsfall kann man die auch wahrscheinlich löschen. Es sind aber nicht so viele. Ich glaube, es sind so 18, 20 Sachen insgesamt. Ein paar Sachen habe ich aktiv noch selber auf, wie nennt man das dann, auf zurückgestellt stehen, weil ich dann noch klären will, hat sich da jemand woanders mal gemeldet, weil ich Sachen weitergeleitet habe, zum Teil irgendwo an die Bundespresse, beziehungsweise mal eine Anfrage von Marina etc. Und da werde ich dann einfach dann irgendwann nochmal nachhaken und es dann irgendwann auch zumachen. Okay, ich wollte mal nur mal nachfragen. Wollte jetzt auch keinen Vorwurf oder irgendwas sein. War einfach nur mal nachfragen, weil ich da gerade ein bisschen hinterher bin, generell alle Queues mal vernünftig administriert zu bekommen und leer zu bekommen und so weiter. Ja, ich glaube, der Martin hatte mich ja auch schon noch gefragt. Ich denke mal, das werden wir jetzt sowieso in der nächsten Zeit so ein bisschen nochmal auf 2-3 Schultern mit verteilen. Super! Okay, nächster Punkt, EchoBot-Schulung. Da wartet Britta noch Meldung, auf Rückmeldung von Claudia. Vielleicht können wir dann auch jetzt, ich werde diese Woche auch nochmal hier in der Berti 1-2 Mal sein, vielleicht frage ich da selber auch nochmal nach. Und dann wären wir schon bei dem nächsten Punkt, Wahlkampf, Wahlprüfsteine. Ich lese es jetzt hier, ich habe selber Wahlprüfsteine zum Teil schon weitergeleitet gehabt an Berti-Ed, weil ich gesehen habe, dass es quasi im RT-System einen Berti gab und ich denke mal, von da aus werden sie dann auch weitergeleitet worden sein. Aber es gibt jetzt wohl auch eine Mailadresse, zumindest wahlprüfsteine@piratenpartei-nrw.de. Ich weiß nicht, ob das dann auch im Request-Tracker landet, denn da habe ich jetzt noch keinen. Ja. Und das ist dann Vorstand-Wahlprüfsteine oder? Wie Vorstand, wie meinst du das? Ich kann ja im RT quasi auch direkt Sachen jemand anderem assignen. Und da finde ich aber keinen Punkt Wahlprüfsteine. Oh, das müsste es eigentlich geben, keine Ahnung. Also ich bin bei Wahlprüfsteinen eigentlich raus, das macht Solzke mit Piratenschlumpf und Alex, aber es sollte da irgendwie eigentlich vernünftig zu machen sein. Ansonsten, ich werde es morgen wahrscheinlich erfahren. Die Queues heißen WPS 1, WPS 2, WPS 3, WPS 4, was, okay, das ist jetzt auch ein bisschen suboptimal, aber. Ah, okay. Ist ja so. Also was? Die Wahlprüfsteine der Piratenpartei NRW, die geht in den, die landet im Eingang, dann soll das irgendwie bearbeitet werden, primär durch die Berti-Leute, gehe ich mal von aus, und ja. Das heißt, wenn jetzt was bei uns in Presse-Ad landet, dann kann ich es da direkt weiter assignen an WPS1 oder? Schieb's einfach direkt in die Berti, einfach alles, was mit Wahlkampf zu tun hat, erstmal ruhig direkt in die Hauptqueue der Berti, die verteilen das dementsprechend. Ich meine, Alex hatte da irgendwie die Tage mal, keine Ahnung, 10, ich weiß nicht, wie viele Queues angelegt, um das ein bisschen zu sortieren. Aber der koordiniert hat mit denen dann, denke ich. Also einfach alles in die Berti-Queue kippen. Wisst ihr gerade zufällig, ob die davon auch weitergeht an den Bund? Weil die haben auch bereits eine Mailadresse für Wahlprüfsteine und sammeln die. Da muss man den Leuten nachfragen. Nein, die machen wir selber, weil das vom Bund ziemlich dumm geregelt ist, wie die Wahlprüfsteine machen. Ja, aber gut, man kann sie mit ins CC nehmen. Schadet ja nichts, wenn die Anfragen auch am Bund vorliegen haben. Das ist ja kein Mehraufwand. Gut, das ist wieder eine Sache, da müsstest du Solzke fragen, wie die das geregelt haben. Ich weiß halt nicht, im Bund, der Bundeskoordinator für Wahlprüfsteine, der möchte, dass die Listenkandidaten die Wahlprüfsteine bearbeiten. Und das ist echt suboptimal, die haben da gar keine Zeit für. Also wir hatten gerade eben um 8 noch ein Treffen mit Bubernd und mit Sebastian Nerz und die haben uns halt auch nochmal darum gebeten, weiterzugeben, dass es eben wahlprüfsteine@piratenpartei.de gibt und dass dahin bitte auch die Wahlprüfsteine geschickt werden sollen. Also jetzt ganz unabhängig davon, wer da jetzt was bearbeitet, zur Info einfach hinschicken, wie wir es dann in der Wiese uns weiter bearbeiten, ist ja dann immer noch eine Sache und man kann ja gucken, wie zukünftig da noch weiter die Koordination läuft in Berlin-Sülz. Zukünftig auch eine Wahlkampfzentrale geben, aber die steht halt noch nicht. Dann schreibt das da so an die Berti. Ich geb das morgen einfach mal weiter. Ich denke mal, es wird eh passieren. Ja, super. Ich bin dann auch in Düsseldorf. So, ich bin da. Okay. Das war der Paki jetzt, oder? Jo, ich bin in der Bridge. Ich habe hier massive Verbindungsprobleme. Hört ihr mich? Ja, und die Sasa ist... Hört ihr mich auch noch? Sind wir dann jetzt zu zweit in der Bridge? Klappt das? Das klappt offensichtlich. Okay. Dürfen uns nur nicht dazwischen reden. Cool, aber wenn du da so Verbindungsprobleme hast, musst du vielleicht einfach mal über das Handy gehen oder so. Das mal versuchen. Aber ja, nicht heute. Max, siehst du deinen Punkt, weil wir gerade mit Weißensteine quasi fertig sind, zum Punkt kreative NRW was sagen? Ganz kurz, Sasa, du bist über die Bridge drin, gehe ich von aus, du hast sehr starke Rückkopplung erzeugt, ich habe dich gerade temporär stumm geschaltet, versuch bitte irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Meter vom Telefon zu sein oder so, ich mach die jetzt wieder an. Okay, wir sind jetzt auch zu zweit gerade in der Bridge. Ja, vielleicht eher Paki, Sasa war ja schon länger drin. Ich weiß nicht, was ich hier groß machen kann, also ich bin also ganz normal am Telefon. Wenn du allein redest, ist doch alles in Ordnung. Okay, ich lege einfach mal los, unterbreche mich, wenn es irgendwie Störgeräusche gibt oder so, dann versuche ich es nochmal über Mumble. Also die kreativen NRW wurden vor ein paar Wochen mal angestupst. Das war aber das Problem, dass wir da noch keine Wahlkampfkoordination hatten und auch noch nicht so ganz besprochen war, wer da jetzt alles mitmacht. Wir hatten uns dann mal zwischendurch getroffen. Wir haben Trello angelegt. Es gibt eine Mailingliste. Es gibt auch schon circa 18 Leute, die mit im Trello sind. Und ich glaube, noch mal so viele auf der Mailingliste. Wer da jetzt noch teilhabend sein möchte, melde sich bitte an, kommuniziere mir den Account in Trello und ich ziehe euch da rein. Mein Ziel war es jetzt für heute erstmal, das auch anzukündigen in der AGÖA, dass wir vielleicht eine Schnittstelle noch haben, irgendjemand, der sich da den Hut aufsetzt innerhalb der AGÖA und sagt, ja, ich mache gerne Guides, damit das so ein bisschen kommuniziert wird. Bisher war das hauptsächlich waren das Gaga und ich, die halt die Schnittstelle auch zur SG-Gestaltung hatten. Und da ich aber das ein bisschen abgeben möchte, weil ich mich da nicht rund um die Uhr drum kümmern kann, würde ich mich freuen, wenn da jetzt ein Freiwilliger vortritt und sagt, er würde sich da gerne mit drum kümmern. Das Problem ist, ich mache da gerne mit, aber mich da federführend um irgendetwas zu kümmern, habe ich die Luft, die Zeit nicht. Und das andere ist, wenn du kannst, schickst du dann bitte mal den Link für die Mailingliste rum, dass man sich da anmelden kann. Danke. Der steht im Pad und Zeile 132. Okay. Herr Paki, wofür sucht ihr noch Hilfe? Entschuldigung, ich habe gerade nicht zuhören können. Wir brauchen noch jemanden, der die Gaga so ein bisschen koordinatorisch, keine Ahnung, beiseite steht, um jetzt, sag ich mal, zur Sitzung aufzurufen. Protokolle, die Wiki-Seite muss irgendwie neu angelegt werden, das muss ein bisschen angestoßen werden und ich würde das gerne auch mitmachen und da unterstützend sein, aber das sollte vielleicht jemand sein, der, ich sag mal so Interesse an beiden Gruppierungen AGs hat. Insofern, ja, suche ich da einfach jemanden, der mir da ein bisschen hilft oder der das gegebenenfalls auch übernimmt. Also ich helfe gerne mit. Ja, cool. Dann trag dich da ein, richte dir einen Trello-Account ein und melde dich auf der Liste an. Und dann sprechen wir uns dann nochmal im Laufe der nächsten Tage und gucken, wie wir das organisieren. Den Rest ergibt sich im Prinzip aus den Sachen, die ich schon ins Pad reingeschrieben habe. Die jetzt bei den Kreativen sind, wissen im Prinzip, worum es geht. Wir müssen dann halt uns einfach nochmal extra treffen und besprechen, was wir alles rocken wollen. Damit wäre der Punkt dann, wenn keiner noch Anregungen hat, auch abgehakt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn da nichts kommt, dann setze ich mich mit dem Masch jetzt die Tage zusammen und wir machen Doodle oder irgendwie einen festen Termin, wo wir uns mit den Kreativen treffen und rufen dann über die Mailingliste dazu auf. Sehr schön. Gut. Prima, danke dir. Gerne. Ich würde gern mit dazukommen, quasi so für ein erstes Startmeeting, mir das mit anhören. Ich habe dir auch gerade meinen Trello-Account, glaube ich, geschickt, dass du mich mit ins Trello nehmen kannst. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ich glaube, hier steht noch einiges, was ihr da machen wollt. Ich leg mal wieder auf und komme mit einem Mumble rein. Ich glaube, das gibt hier zu starke Rückkopplungen. Es quietscht auf jeden Fall ganz furchtbar. Versuchen wir es nochmal. Okay, jetzt bist du gut zu hören. Magst du noch ein paar Worte sagen zum Bereich Themenbereiche, was ihr machen wollt, etc.? Ja, also wir haben natürlich, manche Leute haben eine Doppelbelastung, wie zum Beispiel Artgerecht und Gaga und ich, dadurch, dass wir halt auch in der SG auf Bundesebene viel abarbeiten, aber es sind viele neue dabei, die auch jetzt sag ich mal nur in NRW mitarbeiten wollen und da wollen wir halt den gesamten grafischen und audiovisuellen Bereich abdecken, sprich, wenn es hier irgendwie zu den einzelnen Kandidaten, den Themen oder irgendwas Bedarf gibt oder sei es irgendwelche Anpassungen, Flyer, Webseiten, kurz für Interviews, alles was jetzt, sag ich mal, das Krähennest nicht packt oder was irgendwie eher in die gestalterische Richtung geht, wie jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Krähennest und dem Martin Nukewales. Halt dann ja da aktiv werden, Ansprechpartner sind. Ich wollte noch eine Mail-Adresse einrichten, wie die SG das hat. kreative@piratenpartei-nrw.de, wo man halt Anfragen hinschickt und das auch bei uns auf der Mailingliste landet. So von der Struktur her ein bisschen wie eine kleine SG-Gestaltung, speziell für NRW aufbauen, mit dem Ziel halt die gesamten Koordinierungen mit der Wahlkampfkoordination zusammen abzuhandeln, dass wir einen Pool von Designern und ja, Schnittleuten, Kameraleuten haben und dass dann auch über die Bundestagswahl hinaus sich so ein Team entwickelt, was uns dann bei den Kommunal- und bei den Europawahlen auch eingespielt zusammen helfen kann. Ja, cool, ich hätte da vielleicht auch gleich was. Ich hatte gestern Abend mit dem Bernd, also mit dem Bernd-Pirat gebammelt, weil wir überlegen sind, eine Art Wahlspot zur Teilhabe, Bürgerbeteiligung zu machen. Da hatten wir jetzt auch schon erst die Ideen, aber da bräuchten wir echt noch kreative Menschen, die da noch so ein paar Sachen umsetzen könnten. Dafür ist gedacht. Das geht natürlich jetzt schon sehr speziell rein, aber erstmal, Paki, vielen Dank für den Überblick und ich fände es natürlich super, wenn sich das Team wirklich findet und der ein oder andere dann auch regelmäßig da bei uns mit reinhört, dass wir da eng irgendwie zusammenbleiben. Genau, Frage ist jetzt auch nur, sollen wir jetzt eine Mail schicken oder wie machen wir das am besten? Wie kommen wir da mal zusammen dazu? Genau, da wollte ich jetzt vorschlagen, wir können es ja hier mal mit aufnehmen und dann könntet ihr es in den Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung direkt mit reinnehmen, ne, Paki? Ja, sag mir mal kurz, was ich da reinschreiben soll. Wahlwerbespot Bürgerbeteiligung. Jupp, ist drin. Dankeschön, Dankeschön. Ich lege mir gerade einen Trello-Account an, ich reiche den dann noch nach. Jupp. Hat sonst noch jemand Trello-Accounts, die noch nicht bei den Kreativen sind und wer möchte noch mitmachen? Ich schreibe dir gerade eine Mail, dass du mich bitte aufnimmst. Super. Ich habe meinen ja jetzt. Gut. Also wie ich es verstanden habe, wer bei dem Kreative-Team mitarbeiten möchte, anmelden auf der Liste, ne? Und dann gegebenenfalls halt bei der ersten Sitzung da mal mit reinhören. Und sonst werden wir da dann auch die in Anführungsstrichen Kreativen dann hier auch mal mit als Punkt drin lassen. Das wäre mein Vorschlag. Und wir könnten weiterspringen zum Punkt Selbstverständnis der AGÖA. Das ist eine Sache gewesen, eigentlich schon von vor 2 Wochen. Letzte Woche war ich nicht da in der Sitzung, da habt ihr es, glaube ich, dann übersprungen. Ziel wäre eigentlich jetzt gewesen, die Homepage zu aktualisieren und zu sagen, wie stellt sich die AGÖA jetzt im Endeffekt dar und wie sehen wir uns selber, was machen wir eigentlich? Denn da stehen auf der Wiki, in Anführungsstrichen, Homepage der AGÖA noch ein paar alte Sachen, so von 2011 und die sollten da runter. Der letzte Stand war, glaube ich, der von vor 2 Wochen. Da sind wir durchgegangen durch nochmal ein Pad, wo einige Sachen dazu vermerkt waren, wo Leonie auch sehr ausführlich ein paar Punkte mit reingeschrieben hatte. Vielleicht können wir das Pad auch sogar hier nochmal mit rein verlinken. Ich erinnere mich auch, dass irgendjemand angeboten hatte, mal auch die Seite schon von den Leuten, die nicht mehr bei uns mitarbeiten, zu befreien, die Wiki-Seite. Da müsste ich jetzt aber auch noch mal reinschauen, wer da gesagt hatte, er macht das. Der Britta hat geschrieben, dass sie schon die verschoben hat, die ihrer Meinung nach inaktiv waren und dass man es rückgängig machen soll, wenn man sich jetzt falsch einsortiert fühlt. Gut. Ich weiß nicht, ob es da eigentlich noch Redebedarf groß gab. Vielleicht müssen wir da einfach das, was quasi jetzt da zusammengekommen ist, dann mal auf die Seite draufpacken, auf die Wiki-Seite und einfach dadurch mal Fakten schaffen und das dann nochmal vorstellen. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche. Da ich die Leonie ja sowieso anspreche, würde ich sie dann auch nochmal ansprechen zu den Punkten, die sie da mit reingebracht hat. Und dann würde ich mir vorschlagen, wenn noch Leute interessiert sind, da mal ein bisschen konzentrierter dran mitzuarbeiten, dass wir einfach mal ein Treffen außerhalb der Reihe machen, weil es hier in der Runde irgendwie die ganzen letzten Male nicht so ergiebig war, dass man dann einfach auch sieht, wer hat jetzt Lust mitzumachen oder wer würde hier gerne nicht übergangen werden und ja, dass man dann nochmal ein eigenes Mammel oder so macht, wenn man das noch intensiver besprechen möchte. Genau, aber ich glaube, wir hatten es jetzt quasi 4 Wochen oder so mit drin. Insofern ist da wahrscheinlich wenig von auszugehen, dass die Leute jetzt alle noch hier schreien. Also ich würde echt vorschlagen, wir nehmen mal das, was wir bis jetzt zusammengetragen haben, packen da die, versuchen das mal wirklich in die Wiki-Seite reinzupacken. Ich versuche es auch mal, das vielleicht bis nächste Woche hinzukriegen. Und dann hat sich da ein bisschen was geändert. Wiki ist ja das Schöne, man kann es ja immer rückgängig machen. Und insofern können wir da insofern sicher nichts kaputt machen. Gut, Punkt Flyer. Das wäre natürlich jetzt eigentlich ein Punkt, der dann wahrscheinlich auch von den Kreativen in Zukunft besprochen werden würde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was es war. Ich habe hier drin stehen einen AK-Wifi-Flyer und ich bespreche das das nächste Mal mit dem beim Treffen mit der Wahlkampfkoordination. Es gab noch kein Treffen mit der Wahlkampfkoordination seitdem, also seit den letzten 2 Wochen. Das ist aber angedacht, noch vielleicht diese Woche sogar. Und insofern würde ich das da dann auch gerne nochmal ansprechen. Es sei denn, das ist jetzt eine Sache, wo Paki sagt, nee, das haben wir eh schon irgendwo auf dem Schirm im Bereich Kreative. Meinst du jetzt den Flyer oder was? Ja, da wurde mal angesprochen, irgendwie AK-Wifi-Flyer, vielleicht auch Direktkandidaten-Flyer etc. Was machen wir da? Hier steht schon drin, hier ist Input-Übernahme sehr erwünscht. Paki legt im kreativen Bereich ein Trello an. Das steht ja hier schon drin. Also eigentlich ist das eine Sache, die quasi dann in den kreativen Bereich übergehen. Genau, wir müssen halt intern nur noch mal kommunizieren, wie das, also erstmal, wie das in der SG-Gestaltung aussieht, ob die nicht sowas schon vorbereiten, beziehungsweise was da geplant ist. Die sind da eben noch dabei, die warten nämlich gerade noch, wie das Wahlprogramm aussieht. Das wird nämlich gerade im Wirtschaftsbereich sind die noch nicht fertig. Habe ich eben die Rückmeldung bekommen. Insofern würde ich das gerne noch abwarten, bevor wir da jetzt irgendwie was reinschreiben, was dann in 2 Wochen wieder überholt ist. Wir hatten damals nur dieses Thema einfach bei uns mal mit aufgenommen, weil es irgendwie sonst niemanden gab in NRW, der quasi das jetzt mit in der Sitzung hätte besprechen können. Insofern schreibe ich jetzt hier mal drin rein, dass der Bereich Flyer dann soll in Bereich Kreative NRW übergehen und dann könnten wir es ja unterhalb quasi unseres Punktes Kreative dann vielleicht das nächste Mal nochmal ansprechen, wenn sich da nicht schon dann Hab das aber übernommen schon ins Trello und wir sind da dran. Also da stehen ja auch die Kontakte drin, dann kümmern wir uns da dann des Weiteren drum. Cool. Dann zum nächsten Punkt. Veranstaltungen. 25.05. der bundesweite Demonstration unter dem Motto 20 Jahre nach dem Brandanschlag Solingen. Ah, das ist der 25. Okay. Und dazu machen wir dann oben die PM. Das ist dann der Samstag. Zugtreffpunkte Düsseldorf 11.40 Uhr am Uferpalast und in Köln um 11.35 Uhr auch in Köln am Hauptbahnhof Gleis 1. Hat es jemand reinkopiert, der hier drin ist und da ein bisschen mehr zu sagen kann? Wir hatten eigentlich letzte Woche schon drüber gesprochen. Also, gut, dann bitte das in der Sitzung von der letzten Woche dann nochmal anhören oder wenn da Fragen sind, dann die Leute, die da sich mit beschäftigt haben, siehe hier die Links, die da drin sind. Ansprechpartner ist die Leonie. Okay, 29.05. Gedenkveranstaltung, auch nochmal ein Solinger Brandanschlag. Wurde dann wahrscheinlich auch schon angesprochen beim letzten Mal, ne? Jupp. Gut. Jetzt ist ja dann jetzt am Wochenende einmal noch als Veranstaltung die Verkehrswendekonferenz hier in Düsseldorf. Und das, glaube ich, Kandidaten-Schulungstreffen in Kerpen, richtig? Jupp. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ach, das kommt hier nochmal jetzt in unter Mai-Termine. Okay, das kommt, dann sehe ich jetzt hier gerade direkt. Dann brauchen wir das jetzt nicht unter Veranstaltungen noch mit zu behandeln. Also, 24. bis 26. ist die Verkehrswendekonferenz. Ich weiß nicht, da hatte der Oliver ja eben schon kurz was zu gesagt. Es wurde, glaube ich, auch mehrfach hier angesprochen. Müssen wir dann noch zusätzlich was zu nochmal mit reinnehmen in die Sitzung heute? Nur die Bitte, alle kommen. Okay. Presse machen wir über die Fraktion. Bis auf die, die in Kerpen sind. Man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Oh, ich empfehle auch besonders den Vortrag am Freitag von Herrn Monheim, wenn man sonst nicht kommen kann. Und vielleicht in Düsseldorf weit. Okay, du hast es ein bisschen weit jetzt, aber Vortrag am Freitag von Herrn Monheim, wenn es einen nur so halb interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oliver, du bist ja so lieb, aber am Freitag bin ich in Dortmund wegen Hebewerk. Vollversammlung. Okay, dann beantrage ich mehr Tage für Piraten. Ja. Ja, das wäre das mit der Zeitreise bestimmt. Gut, dann haben wir als nächstes noch hier drin den weltweiten Aktionstag March Against Monsanto. Das wurde sicher auch schon mal besprochen und von uns erstmal soweit nichts geplant, aber ist zur Info hier weiter drin. Der Japan-Tag in Düsseldorf. Da gibt es einen Stand in Düsseldorf, aber brauchen wir jetzt auch nicht weiter von uns jetzt hier irgendwas zu sagen. Genauso wie dann halt diese Veranstaltung am 25. und 26. in Kerpen, die jetzt hier dann drin steht als Seminar zum Wahl- und Grundsatzprogramm im Rhein-Erft-Kreis in Kerpen. Piraten wirken. Das Ganze ist für Direkt- und Listenkandidaten und alle, die interessiert sind. Und da ist hier auch ein Link drin. Dann ist am 25.05. wie jedes Jahr der Towel Day. Da denke ich, werden wir nichts zu machen, aber gut, dass wir es wissen. Und am 29. wäre dann nochmal eine Gedenkveranstaltung zum Solinger Brandanschlag. Das hatten wir aber auch oben gerade schon kurz mit drin. Gut, jetzt ist die Frage zu den Punkten im Juni. Macht es Sinn, da jetzt näher drüber zu sprechen schon oder reicht es noch, wenn wir da nächste Woche drüber sprechen? Ich würde vorschlagen, da dann ab nächste Woche drüber zu sprechen. Gibt es da Gegenrede? Nein. Okay. Gut, dann würde ich über die nächsten Termine alle drüber springen. Bis auf einen, den werde ich kurz ansprechen. Das ist der Tag der offenen ÖA, den wir machen wollten. Da steht jetzt hier drin voraussichtlich der 23.06. Das wäre das Wochenende vom 23.06. Wahrscheinlich wird es dann an dem Samstag stattfinden, hier in Düsseldorf und gegebenenfalls dann noch auch in den Sonntag reingehen. Ich hatte gehofft, das eigentlich letzte Woche schon anzusprechen, weil ich da auf dem BPT mit dem Dortmunder Pressesprecher, dem, ach, wie heißt der, Dieter gesprochen habe. Der hat auch eine Liste schon gemacht von allen aus NRW, die irgendwas mit Presse in den Kreisen und Regionen zu tun haben und die werden wir jetzt alle anschreiben. Und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach zwischen dieser und der nächsten Sitzung dann machen, die Leute alle einfach anschreiben und dann da vielleicht mal in der nächsten Sitzung dann das inhaltlich befüllen und gucken, kriegen wir da einen oder kriegen wir da zwei Tage gefüllt mit Inhalten. Sagst du das Datum nochmal ganz kurz? Das wäre der 22.06., 23.06. Okay. Meines Wissens ist auch an dem Freitagabend davor auch hier in Düsseldorf geplant, eine Veranstaltung zu machen, quasi so eine Art Wahlkampf-Auftakt-Party für Leute, die alle mithelfen wollen. Das weiß ich aber noch nicht, das würde ich jetzt hier nicht mit reinschreiben wollen, weil ich da selber noch nicht genau weiß, wie das genau sich dazu stellt und wann das ist und wer das wann wo veröffentlicht. Vielleicht weiß es aber jemand anders, der hier dabei ist, vielleicht der Dummfilm. Ich weiß nicht ganz, wie der Stand der Dinge ist, aber das ist auf jeden Fall, ist das geplant, das hat der Jens Ballerstedt angeregt. Ich denke mal, das wird stattfinden. Also ich hatte da ja auch mit euch am BPT-Kurs schon drüber gesprochen und im Endeffekt wäre es auch egal jetzt meines Empfindens, ob das jetzt an dem Freitag wäre oder an dem Samstag, wäre eigentlich auch egal. Nichtsdestotrotz würde es eher nur dazu führen, dass mehr Leute auch in Düsseldorf sind und dann vielleicht an dem Tag über, dann am Samstag und gegebenenfalls auch noch am Sonntag, dann sich dem Thema Presse und Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit auf Landes- und auf Vernetzung zwischen Landes- und Kreis- und Regionenebene mit zu kümmern und sich dem zu widmen. Gut, dann wären wir quasi über die Termine hinweggesprungen, machen alles ab Juni in der nächsten Sitzung und wären beim Punkt Sonstiges angelandet. Das ist hier der Punkt in Zeile 279. Das BPress 15., 16., 6. in Stuttgart. Britta und Harald würden gerne hinfahren. Ich würde da auch sehr gerne hinfahren und der Christopher auch. Und die Solzkin hat auch gesagt, sie würde da gerne nochmal hinfahren. Im Rahmen der halt Vernetzung der Wahlkampfkoordination mit den Presseleuten. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen und dann einen Antrag stellen beim Landesvorstand. Und im Endeffekt genau gucken, wer da wann wie Zeit hat und auch tatsächlich da mit hinfährt. In Stuttgart, sagtest du? Ja. Yep. Gut, der nächste Punkt waren noch alte Sachen, reservierte Domains vom Joschbär. Ich glaube, das hatten wir auch vor 2 Wochen schon mal besprochen. Wenn jetzt hier niemand noch tolle Ideen dazu hat, dann würde ich das auch einfach fürs nächste Mal rausnehmen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wer protokolliert gerade. Also Solzkin muss ja nicht unbedingt das alleine beantragen. Wir müssten es dann halt beantragen für die Leute, die für und mit der AGÖA quasi dahin fahren. Entschuldigung, das war ich. Das hatte ich jetzt so verstanden. Alles klar. Okay, gut. Und dann wären wir nämlich zumindest meines Wissens hier schon durch mit den ganzen Punkten. Und wenn jetzt niemand noch was für Sonstiges hätte, dann könnten wir quasi die Sitzung tatsächlich für heute mal relativ früh beenden. Gibt es noch Punkte Sonstiges, was unbedingt heute noch in die Sitzung mit rein müsste, von jemandem? Ein Satz noch zu den Terminen, doch nochmal für den Juni. Am 1.6. ist nochmal Neuauflage des International Day for Privacy. Ja, Demos anmelden, falls ihr was machen wollt. In einigen Städten kamen schon Pro-NRWler oder so zuvor. Also reserviert euch. Okay, ja, vielen Dank. Jetzt ist es so, das müsste auch der nächste Samstag sein dann, ne? Also das heißt, wir haben nächste Woche Dienstag nochmal Zeit, auch da gegebenenfalls zu sagen, wir machen da nochmal eine eigene PM dazu, wenn wir wissen, wie groß das wird, wo Veranstaltungen sind, etc. Ne? Ja, genau, knapp noch 1 Woche. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Dann nochmal die Frage, noch irgendwelche Punkte für heute? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich einladen für das nächste Mal, die nächste Sitzung am Dienstag, den 28.05. um 21 Uhr auch wieder hier im Mumble. Und für die, die Lust haben, können auch hier in die Berti kommen. Vielleicht mache ich es auch nächste Woche hier dann wieder live aus der Berti mit denen, die da sind und wollen. Und bedanke mich und schließe die Sitzung heute um 22.16 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.